Well, it's great to have you here tonight. Es ist schön, dass ihr hier seid heute. It's nice to have all the brothers here. Und es ist schön, all diese Brüder hier zu haben. And I think at one time I was almost thinking of becoming a priest when I was a kid. Ich glaube, wie ich ein Kind war, habe ich mir eine Zeit lang wirklich überlegt, Priester zu werden. And then I hit puberty and that was gone. Und dann bin ich in die Pubertät gekommen und dann ist das vergangen. But God has been faithful to me. Aber Gott war mir treu. You know, my mother is here tonight. Meine Mutter ist hier heute. Vor 28 Jahren, in June, im Juni of 1976, von 1967, Bill Hetrick, hat Bill Hetrick, who's sitting right here, der hier sitzt, came up our driveway, ist bei uns bei der Garage raufgefahren. And Pastor Matt and I were standing there as 18-year-olds. Und Pastor Matt und ich sind da gestanden als 18-Jährige. And he showed us a Billy Graham film. Und er hat uns einen Billy Graham Film gezeigt. I'd never met him before. Wir haben ihn vorher nie getroffen. And it was all about the prophecies of Israel. Und es ging da um die Prophezeiungen für Israel. That summer, I began to search for God. Und in diesem Sommer habe ich begonnen, nach Gott zu suchen. In all the wrong places. An all den falschen Stellen. I went to see the Exorcist. Ich bin zu den Exorzisten. Also ich habe mir den Film angeschaut. Someone told me I would find God there. Und jemand hat mir gesagt, dass ich dort Gott finden würde. I didn't find God there. Hab dort aber Gott nicht gefunden. So I went to see the Omen. Dann habe ich mir das Omen angeschaut. And I didn't find God there. Und dort habe ich Gott auch nicht gefunden. But I found a very evil presence in my life. Aber ich habe eine sehr böse Gegenwart in meinem Leben entdeckt. Had returned from my childhood. Die von meiner Kindheit zurückgekommen ist. My mother can testify of the nightmares that I had as a child. Und meine Mutter kann auch Zeugnis davon geben, von diesen Albträumen, die ich als Kind hatte. I remember her taking me to the shower and putting my feet in the water to wake me up. Und ich kann mich erinnern, wie sie mich zur Dusche mitgenommen hat und meine Füße in Wasser gestellt hat, damit ich aufwache von diesen Träumen. My father had been a prisoner of war in Korea. Mein Vater war ein Kriegsgefangener in Korea. And somehow the tension in the home, und irgendwie diese Spannung zu Hause, had a really deep effect on my soul. Hatte wirklich eine tiefe Auswirkung auf meine Seele. My nightmares were 2 to 3 times a week at least. Die Albträume kamen circa 2 bis 3 Mal in der Woche mindestens. I was terrified of going to sleep at night. Ich habe mich schon total gefürchtet davor, am Abend schlafen zu gehen. And I slept with Jesus statues. Und ich habe mit so Statuen von Jesus geschlafen. I held them in my hand all night. Hab die den ganzen Abend, die ganze Nacht in meiner Hand gehalten. Little, you know, the little baby, you know, the little 12-year-old Christ or the. So eine Statue von dem 12-jährigen Christus. And then I remember becoming a teenager. Dann kann ich mich erinnern, wie ich dann Jugendlicher wurde. And spending my life in such a way, und mein Leben auf so eine Art verbracht hat, that nightmares were not as often, dass diese Albträume dann nicht mehr so oft waren, but they did come, aber sie sind gekommen, and they were very, very powerful, und sie waren sehr mächtig. I could not be woken up out of them. Man konnte mich nicht aus denen heraus aufwecken, and I did not know that they were nightmares. Und ich habe auch nicht gewusst, dass das Albträume waren. Because the nightmare was reality. Weil dieser Albtraum einfach Realität war für mich. The nightmare was in the home. Der Albtraum war zu Hause. And in the dream, the home was exactly the way it was, as normal. Und im Traum war dann das Zuhause genauso, wie es normalerweise war. So you didn't even know you were in a nightmare. Also hast du gar nicht gewusst, dass du in einem Albtraum bist. You just thought this was reality. Du hast einfach gedacht, das ist Realität. And if you realized it was a nightmare, you didn't know how to get out. Und wenn du dann erkannt hast, dass es ein Albtraum war, hast du auch nicht gewusst, wie du rauskommst. So many times I would say, I know this is a nightmare, but how do I get out of here? Und so oft habe ich mir gedacht, ich weiß, das ist ein Albtraum, aber wie soll ich da rauskommen? And then that at the end of that summer, und dann am Ende dieses Sommers, September, im September. The third Monday. Am dritten Montag. I was in the university. War ich in der Universität. And I was wearing my crucifix. Und ich habe mein Kreuz getragen. I had worn that crucifix since I was in kindergarten. Ich habe dieses Kreuz schon getragen, seitdem ich im Kindergarten war. And some lady saw it. Und eine Frau hat das gesehen. And she said, "Young man, what does the crucifix mean to you?" Und sie hat gesagt, junger Mann, was bedeutet dir dieses Kreuz? And I said, "It means everything to me." Und ich habe gesagt, es bedeutet mir alles. Because I had spent my entire childhood on my knees praying. Weil ich meine ganze gesamte Kindheit auf meinen Knien betend verbracht habe. I would not even dare get into bed without falling to my knees. Ich würde es nicht einmal wagen, ins Bett zu gehen, ohne dass ich vorher auf meine Knie falle. The only defense I had against these nightmares was prayer. Die einzige Art, wie ich mich wehren konnte gegen diese Albträume, war Gebet. So I had prayed on my knees, I believe, every single night from when I was in kindergarten till when I was 18. Und soweit ich mich richtig erinnere, habe ich jeden Abend auf meinen Knien gebetet, von der Zeit, wie ich im Kindergarten war, bis zu der Zeit, wo ich 18 war. And then this lady said to me, und dann hat diese Frau zu mir gesagt, "Young man, what does the crucifix mean to you?" Junger Mann, was bedeutet dir das Kreuz? Everything. Alles. And then she said, "Have you ever received Jesus Christ und dann into your life?" Hat sie zu mir gesagt, hast du jemals Jesus Christus in dein Leben aufgenommen? Now those words for me were very strange. Und diese Worte waren sehr eigenartig für mich. And yet they were not. Und auf eine andere Weise wieder nicht. Because I had prayed to the Lord, weil ich zum Herrn gebetet hatte. Thousands of times. Tausende Male. At least 365 days a year. Mindestens 365 Mal im Jahr. Times 14 years. Mal 14 Jahre. Thousands of times. Tausende Male. And yet these words, "Have you ever received Christ into your heart?" Und doch diese Worte, hast du jemals Christus in dein Herz aufgenommen? Into your life. In dein Leben. Were strange to me. Waren für mich eigenartig. So that morning. Und also an diesem Morgen. 2 hours later. 2 Stunden später. I came to a meeting. Bin ich zu einem Treffen gegangen. And I prayed with that lady. Und ich habe mit dieser Frau gebetet. I prayed, "Lord Jesus." Ich habe gebetet, Herr Jesus. According to Revelation 3:20. Nach Offenbarung 3:20. Behold. Siehe. I knock on the door. Ich klopfe an der Tür. And if anyone hears my voice. Und wenn irgendjemand meine Stimme hört. I will come into them and sup with them. Werde ich zu ihnen eintreten und mit ihnen essen. Fellowship with them. Gemeinschaft haben mit ihnen. When I read those words out of Revelation 3, wie ich diese Worte gelesen habe von Offenbarung 3, I was suddenly confronted with the reality. War ich plötzlich mit einer Realität konfrontiert. That these are the words of Christ. Dass das die Worte Christi sind. And I can prove whether they're true right now. Und ich kann das jetzt prüfen, ob das wahr ist. Rob, would you like to receive Christ? Rob, würdest du gern Christus annehmen? Would you like to open the door of your life? Würdest du gern die Tür deines Lebens öffnen? Jesus wants to come in. Jesus möchte reinkommen. So I prayed. Also habe ich gebetet. Lord Jesus, Herr Jesus, forgive my sin. Vergib meine Sünde. Come into my life. Und komm in mein Leben. Amen. Amen. No thunder. Kein Donner. No lightning. Auch keine Blitze. No earthquakes. Auch kein Erdbeben. The meeting ended and I went home. Das Treffen war dann vorbei und ich bin nach Hause gegangen. I'd been shaking every night before I went to sleep. Und davor hatte ich eben jeden Abend gezittert, bevor ich schlafen gegangen bin. And now my hand was still. Aber jetzt war meine Hand still. I thought, wow. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn. That's amazing. Das ist unglaublich. So still. So ruhig. And I realized. Und ich habe erkannt. The next week. In der nächsten Woche. They told me. Haben sie mir gesagt. That this was the peace of God. Dass das der Friede Gottes ist. That passes all understanding. Der über alle Vernunft hinausgeht. Philippians 4:7. Philipper 4:7. And I thought, now I understand. Und ich habe gedacht, jetzt verstehe ich. Wow, Christianity is not something I do. Wahnsinn, das Christentum ist nicht etwas, was ich tue. It's something that happens to me. Sondern etwas, was mir passiert. Well, for the next 2 years. Und dann über die nächsten 2 Jahre. I would try to explain this to my mother. Ich habe versucht, meiner Mutter das zu erklären. And she would just call me some bad names. Und sie hat mich dann ein paar Namen genannt. She said to me one time, sie hat zu mir einmal gesagt, "Your brother, Dein Bruder. Your brother did everything. Dein Bruder hat alles gemacht. Everything imaginable. Alles, was man sich nur vorstellen kann. With the police. Mit der Polizei. But never. Aber niemals. Never. Niemals. Did he do this? Hat er das gemacht? She said, "You, Martin Luther, you." Du Martin Luther, du. I was like, "Wow." Wahnsinn. I'm in trouble. Jetzt habe ich aber Schwierigkeiten. Then it was about 2 years later. Und dann 2 Jahre später. Bill invited us. Hat der Bill uns eingeladen? To a Christian businessmen's meeting. Zu einem Treffen für christliche Geschäftsmänner. I think that was you. Ich glaube, das warst du. And my mother came. Und meine Mutter ist gekommen. And then the preacher, I remember his name, Reverend Skinner from New York City. Und der Prediger, das war Reverend Skinner von New York. He was preaching away. Er hat einfach gepredigt. And then he said. Und dann hat er gesagt, if you want to receive Jesus Christ, wenn du Jesus Christus annehmen come möchtest, to the front here. Dann komm nach vorne. But he had us all bow our heads first. Aber hat eben wollen, dass wir alle zuerst unsere Köpfe beugen. Had my head bowed. Also ich hatte meinen Kopf gebeugt. We were at a table. Und wir waren an einem Tisch. We had just ate a meal. Wir haben gerade gegessen. And then somebody's pushing through. Und dann plötzlich hat sich da jemand durchgedrängt. So I'm moving and they're pushing through. Also ich habe mich dann halt zur Seite bewegt and und sie haben sich durchgedrängt. Opened my eyes. Und habe so ganz ein bisschen meine Augen geöffnet. And then I opened my eyes all the way. Und dann habe ich sie ganz geöffnet. And I said, und ich habe gesagt, my mother just went down. Das ist meine Mutter, die gerade da vorgegangen ist. My mother just went down. Meine Mutter ist gerade vorgegangen. And then we were like all watching. Und dann like, haben wir alle zugeschaut. But then she came back. Und dann ist sie zurückgekommen. Do you remember what you said to me? Kannst du dich erinnern, was what du zu mir gesagt hast? Yeah. She says, I received Jesus. Sie hat gesagt, ich habe gerade Jesus angenommen. But she also said this. Aber sie hat auch das gesagt. Now I know what you have. Jetzt weiß ich, was du hast. Now I know what you have. Jetzt weiß ich, was du hast. And then I went to Slovakia. Und dann bin ich in die Slowakei gefahren. To visit the relatives by myself. Um die Verwandten zu besuchen. Da bin and ich allein gefahren. And they said to me, "What happened to your mother?" Und sie haben zu mir gesagt, was ist denn mit deiner Mutter passiert? Like the lights went on. So wie wenn gerade die Lichter she became eingeschaltet a different worden wären. Person. Sie ist einfach eine andere Person. She said, when we read the letters now, we weep. Wenn wir jetzt die Briefe lesen, dann weinen wir nur. And it's what happened to her. Was ist mit ihr passiert? Well, this is what happened. Das ist das, was mit ihr passiert. John 3:3. In Johannes 3:3. Unless a man is born again. Wenn nicht jemand von neuem geboren wird, he cannot see the kingdom of God. Kann er nicht das Königreich Gottes sehen. So my mother was born again. Also meine Mutter wurde von neuem geboren. And then she became my greatest encourager. Und dann ist sie meine größte Ermutigerin geworden. She's been a in German a Zufluchtsort, a hiding place. Sie ist ein Zufluchtsort für mich geworden. It's always amazing, you know, you're over here and then you go home and you go to mom's house. Und es ist immer unglaublich, wenn man eben hier ist und dann fährt man eben nach Hause und in and das Haus der Mama. It's like you have this hiding place. Das ist eben so, dass du einen Zufluchtsort you can go hast. To mom's house. Du gehst einfach zum Haus von and deiner you Mutter. Speak the same language. Und du sprichst jetzt dieselbe Sprache. She understands. Sie versteht. And she encourages. Und sie ermutigt. And she's always there. Und sie ist immer da. You can't buy her something. She's just always buying you something, you know. Du kannst dir gar nichts kaufen. Sie kauft immer was für dich. You can't pay for any food. She's just giving, giving, giving, giving. Und du darfst doch nicht für Essen zahlen. Sie gibt und gibt but und gibt. Now we don't let her change any money here. Aber jetzt erlauben wir nicht, da Geld zu wechseln. So she has to receive. Also muss sie jetzt annehmen. So with that, I would like to invite Bill Hetrick up. Und damit möchte ich jetzt den Bill Hetrick einladen. He's the one who's responsible for me. And my mother coming to the Lord. Und er ist derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass ich und auch meine Mutter zum Herrn gekommen sind. And Pastor Matt indirectly. Und auch indirekt Pastor Matt. And also for my wife and I being in Austria. Und auch dafür, dass meine Frau und ich in Österreich sein können. And for many other things. Und auch für viele andere Dinge. We built many houses together. Wir haben viele Häuser zusammengebaut. I'm hoping that I was one of his favorite workers. Und ich hoffe, dass ich einer seiner Lieblingsarbeiter war. I tell you one story. Ich erzähle euch eine Geschichte. I was working in the house. Ich habe im Haus gearbeitet. And he's outside in the front having a big argument with this guy Fred Byron's Freddie Byron. The guy with the machine, right? Und er hatte da gerade einen großen Streit mit diesem Fred Byron. This guy was, he had this big machine to dig big holes, you know. Und dieser Mann hatte diese große Maschine, mit der er riesige Löcher bohren konnte. But he doesn't have the machine with him, he's just there. Aber er hatte jetzt die Maschine nicht mitgenommen, and sondern war einfach I nur so dort. Listening to these two yell at each other. Und ich habe dazu gehört, wie sie sich gegenseitig angeschrien haben. And then Bill says, if you don't bring your machine tomorrow, und dann hat Bill gesagt, wenn du deine Maschine morgen nicht mitbringst, I'll sue you. Dann werde ich dich klagen. And then the guy says, oh yeah. Und er sagt, ja. And then the guy says this, look. Und dann sagt der Mann, schau. Then Bill says, look, if you come tomorrow, und dann sagt Bill, schau, wenn du morgen kommst, I'll give you Bobby for the whole day. Dann gebe ich dir deinen Bobby für den ganzen Tag. And then Fred said, und dann sagt der Fred, you give me Bobby for the whole day? Du gibst mir den Bobby für den ganzen Tag. Yeah, the whole day. Ja, den ganzen Tag. All right, I'll come. Na gut, dann komme ich. And I thought, wow, that was nice. Und dann habe ich gedacht, na, das ist nett. He thought pretty highly of me there. Du hast Do you remember that? Von mir gedacht. Yes. Okay. Yeah. All right, come right up. Give him a big hand. This is Bill. Oh Lord, the stories can go on. Da gibt's noch viele Geschichten. Well, Mrs. Prokop. Frau Prokop. Did you ever think that those tracks in the diner? Hast du jemals gedacht, dass diese Traktate in diesem Restaurant? Would ever all come to this? Dass es jemals zu diesem hier kommen würde? It's incredible. Das ist unglaublich. Well, over the next 2 hours. Jetzt für die nächsten 2 Stunden. I am going to exegete. Werde ich da jetzt erklären genau? 1 Peter chapter 2. 1. Petrus Kapitel 2. That's a joke between Pastor Rob and myself. Das ist ein Spaß zwischen Pastor Rob und mir. But it's very interesting. There's a scripture here. It's so funny. I was looking for a scripture and of all things it ended up right there. Also ich habe da nach einer Schriftstelle gesucht und von allen Plätzen, die es gibt, bin ich dort gelandet. I wanted to thank people tonight for being so gracious to me. Ich möchte wirklich den Leuten heute danken, dass sie so gnädig mir gegenüber sind. There are so many. Es sind so viele. But I think I know Sunday night I'm taking the offering. I've already been told that. And it'll be my last night. Also ich weiß, dass am Sonntagabend ich die Spende nehme, das wurde mir schon gesagt, und das wird mein letzter Abend sein. So I think I'm going to hold off on that part until Sunday night. Also ich glaube, ich werde mir diesen Teil jetzt für Sonntagabend aufheben. But the scripture I was looking at here is, aber die Schrift, die ich mir hier angeschaut habe, verse 3. Ist Vers 3. And if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. He is gracious unto us. Er ist uns gütig. Grace. Gnade. God's riches. Gottes Reichtümer. At Christ's expense. Auf die Kosten von Christus. I tell you, it brings tears to my eyes. Ich sage euch, das bringt Tränen in meine Augen. When I think along that theme. Wenn ich über dieses Thema nachdenke. Pastor Rob talks about the way. Spricht über den Weg. That God in his sovereignty. Dass Gott in seiner Souveränität. Invaded his life. In sein Leben einfach eingedrungen ist. And God wants und Gott möchte to invade each person here's life. Auch in das Leben von jedem Einzelnen von uns hier eindringen. And save you by grace und euch retten durch Gnade. And bring you into the fullness of his grace. Und euch in seine Fülle, in die Fülle seiner Gnade bringen. To make you a trophy of grace. Um euch zu einer Trophäe der Gnade zu machen. And I'm, you know, I wrestled with what to share tonight. Und ich habe wirklich darum gerungen, was ich jetzt heute, worüber ich heute sprechen soll. And your pastor here, Pastor Rob. Und euer Pastor, Pastor Rob. He has such wisdom. Hat so viel Weisheit. If you hang around him. Wenn er mit ihm zusammensetzt. You will notice he speaks with depth and wisdom. Werdet ihr bemerken, dass er mit Tiefe und Weisheit spricht. And what you hang around. Und mit wem du beisammen bist, will rub off on you. Das wird auch einen Einfluss auf dich haben. It will become part es wird Teil werden of your substance. Von deiner Substanz. It will become iron in your soul. Das wird auch Eisen in deiner Seele werden. You see, some people, Manche Leute. They will watch. I know in America they will watch TV. Und ich weiß, in Amerika ist das so. Die schauen fern. Or things like that. Oder solche Dinge. And that's what their soul is filled with. Und damit wird ihre Seele gefüllt. But if you fill your soul, aber wenn du deine Seele with füllst, the things of God, mit den Dingen Gottes, God will put, dann wird Gott spiritual iron, geistliches Eisen in your soul, in deine Seele hineingeben. So I'm going to share a little bit tonight about, also möchte ich heute ein bisschen erzählen über my testimony, über mein Zeugnis. I don't think I have ever shared the things, ich glaube nicht, dass ich jemals diese Dinge mitgeteilt habe, publicly, or this testimony publicly, also dieses before. Zeugnis öffentlich. And not that there's any super secrets, und nicht, dass es da jetzt irgendwelche besonderen Geheimnisse gibt, like that, oder sonst irgendetwas. It's good if it is a public record. Aber es ist gut, wenn es einmal in der Öffentlichkeit erzählt wird. And I pray that it glorifies the Lord. Und ich bete, dass es den Herrn verherrlicht. In July 4th is a holiday in America. Also der 4. Juli ist ein Feiertag in Amerika. And July 4th of 1974, und der 4. Juli von 1974 was a holiday in America. War eben auch ein Feiertag in Amerika. And that weekend, it may have been a weekend, but that period of time, und in dieser Zeit, a major problem ist ein großes Problem invaded my life. In mein Leben hineingekommen. And it got a hold of me, und das hat mich so festgehalten, that I could not defeat this problem. Dass ich dieses Problem nicht besiegen konnte. And time went on. Und die Zeit ist vergangen. And it went into August. Und es ist August geworden. And September. September. And the problem kept getting worse. Und dieses Problem ist immer stärker geworden. Now earlier in my life, in eighth grade, I had run across a fellow, young fellow. Also wie ich in der 8. Klasse war, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. And that fellow's name was Bill Cuddy. Und dieser Mann hieß Bill Cuddy. And Bill Cuddy was an outgoing guy. Und er war ein sehr extrovertierter Mensch. I remember in 8th grade. Ich kann mich erinnern, in der 8. He would go up to the people, your fellow students. Ist er zu seinen Mitschülern gegangen? Shake, reach out his hand. Hi, he had a deep voice. Hi, my name is Bill Cuddy. Mit so einer tiefen Stimme, die Hand ausgestreckt, mit tiefer Stimme gesagt, hallo, ich heiße Bill Cuddy. And he and I became friends. Und er und ich sind Freunde geworden. And we went into high school, freshman year, sophomore year. Und wir sind dann eben in die Mittelschule gekommen, eben das erste und zweite Jahr. And we were in the church youth group together. Und wir waren in der Gemeinde-Jugendgruppe zusammen. And we were active in that, in the Presbyterian church. Und wir waren da auch sehr aktiv in der presbyterianischen they Gemeinde. They talked about the Lord. Sie haben über den Herrn gesprochen. But no one ever found Christ. Aber niemand hat jemals Christus gefunden. Anyway, around the junior year of high school. Und dann im vorletzten Jahr von der Mittelschule. Bill's parents moved about 8 miles away to another town. Sind die Eltern von Bill 8 Meilen weggezogen in eine andere Stadt? I didn't see much more of him. Und ich habe ihn dann nicht mehr so viel gesehen. He went off to Westminster Choir College out of high school. Er ist dann in ein College, Westminster Choir, gegangen. And graduated there. He married a young lady he met there. Und hat dort auch einen Abschluss gemacht und hat eine junge Frau geheiratet. And I believe at college, at Westminster Choir College, which is near Princeton. Und ich glaube eben diesen Westminster Choir College, das in der Nähe von Princeton ist. He found Christ. Hat er Christus gefunden? I don't know the details. Ich weiß nicht die Details darüber. But he found the Lord and gave his life to Christ. Aber er hat den Herrn gefunden und hat sein Leben Christus gegeben. And he found the grace of God. Und er hat die Gnade Gottes gefunden. And God was bestowing his grace on him. Und Gott hat seine Gnade ihm einfach gegeben. His wife was from Denver. Seine Frau war aus Denver. And I know they moved out to Denver for a short while. Und ich weiß, dass sie dort für eine Weile hingezogen sind. And the one thing I knew about Bill, even in the earlier years, Und die eine Sache, die ich über Bill wusste, auch in den früheren Jahren, had a heart after God. Hatte er immer ein Herz, das nach Gott Even gerichtet war. He came to Christ, auch bevor er zu Christus gekommen ist. He had a heart after God. He had a kindness about him. Er hatte einfach ein Herz nach Gott und er hatte auch so eine Sanftheit. Well, he joined the Billy Graham film ministry. Und er hat sich dann dieser Billy Graham Film dem Dienst angeschlossen. And they moved him to Sacramento. Und deswegen ist er dann nach Sacramento gezogen. And that part of the ministry und dieser Teil des Dienstes was where he had the films from Billy Graham, wo er Filme von Billy Graham and they would go around and they were invited to churches. Also gehabt hat und das sind sie dann eingeladen worden von verschiedenen Gemeinden. Usually evening services like Wednesday or Sunday evenings. Normalerweise immer so Abendgottesdienste wie am Mittwoch oder Sonntag. And they would show these films. Und sie haben einfach diese Filme gezeigt. Like the one we showed at Pastor Rob's house. Auch diesen, den wir bei Pastor Rob gezeigt haben. And then they would take und dann haben sie a free will offering at the door. Haben sie so eine Spende genommen and that bei der is Tür. How they made their living. Und so davon haben sie gelebt. Well, anyway, it got to the point where they had these people all over the country of America. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass sie dann schon Leute in ganz Amerika hatten. But when it got back to the headquarters. Aber es ist dann eben zu dem Zentrale zurückgekommen. Many of them were struggling. Also dort wurde gesagt, dass viele eigentlich kämpfen. So they abandoned that ministry. Also haben sie diesen Dienst dann fallen gelassen. And Bill took his family from Sacramento. Und Bill hat seine Familie von Sacramento mitgenommen. And moved all the way across the country to northern Vermont. That's up in New England, near Maine. Und ist dann also über das ganze Land hinweg nach Nord-Vermont gezogen. And we would get letters from him maybe once or twice a year. And these were prayer letters. And you know, he had come into the fullness of Christ, the grace of God. He found the graciousness of God. He no longer had religion. He had the truth, the way, the truth, and the life. He had Jesus Christ in his heart. And the grace of God was being bestowed upon him. There's a difference. I'm sorry. You can preach it good aloud. I know you can. Let it go. Okay. So wir haben dann etwa zweimal im Jahr von ihm Post bekommen und er hat aber eben schon Christus kennengelernt und er hat die Gnade Gottes kennengelernt und wirklich die Fülle von der Gnade Gottes und hat gepredigt. Perfect. So anyway, but I you know, here God is leading you. You can see, you know, just like Pastor Rob, God's hand is on your life and he wants to bestow his grace upon you. Und man kann eben sehen, auch wie im Leben von Pastor Rob, dass Gott führt und dass Gottes Gnade einen führen möchte und seine Hand in unserem Leben ist. I know. Und ich weiß. There are people here tonight. Dass es Leute hier gibt. That God wants to bestow. Wo Gott wants to bestow. His grace upon you also. Wo Gott auch seine Gnade euch geben möchte. And his plan is perfect. Und sein Plan ist perfekt. So I decided, and I'm sure it was part of God leading me, to drive up to see my old friend. Und so habe ich mich entschlossen, und ich bin sicher, das war Teil von Gottes Plan für mich, dass ich nach Vermont gefahren bin, um meinen Freund zu sehen. I called him first. Ich habe ihn zuerst angerufen. And he welcomed me with open arms. Und er hat mich mit offenen Armen willkommen geheißen. Knowing that he had a divine appointment. Und er hat gewusst, dass er da so eine göttliche Zusammenführung hatte. And I went up there, und ich bin da hingefahren. And they were so gracious to me. Und sie waren so gnädig mir gegenüber. And that weekend, und dieses Wochenende, it was a weekend, das war ein Wochenende, October 6th, am 6. Oktober 1974, we were up in the mountains of Vermont, waren wir in den Bergen von Vermont. The peak of the leaves changing. Und die Blätter, die sich schon verfärbt and haben. I literally cried out my heart. Und ich habe wirklich mein Herz ausgeschüttet. To him. I said, I cannot defeat this problem. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann dieses Problem nicht besiegen. He said to me, Bill. Und er sagt zu mir, Bill. He said, I cannot defeat it either. Ich kann es auch nicht besiegen. But he said, I can introduce you to one who can. Aber ich kann dich dem vorstellen, der das kann. And that day, und an diesem Tag, Christ came into my life. Ist Christus in mein Leben gekommen. I left that weekend, Und ich bin an diesem Wochenende weggefahren. Still full of pain. Noch immer voll mit Schmerz. And agony. Und Verzweiflung. But I knew. Aber ich habe gewusst. Within 3 or 4 days. Dass innerhalb von 3 oder 4 Tagen. That my life was changing. Dass mein Leben dabei war, sich zu verändern. There was something new in my life. Es war etwas Neues in meinem Leben. There was something growing in my heart. Etwas, was in meinem Herzen gewachsen ist. And it was real. Und es war real. I would say within a week. Und ich würde sagen, innerhalb von einer Woche. I was on the phone with him. Da habe ich mit ihm telefoniert. Or maybe 5 days. Oder vielleicht auch 5 Tage. And I was saying, und ich habe gesagt, is different. Es ist etwas anders. I have Christ. Ich habe Christus. I can talk about the Lord. Ich kann über den Herrn sprechen. He said, Bill, the Holy Spirit is in your heart. Christ is in your heart. Und er hat gesagt, Bill, der Heilige Geist, Christus ist in deinem Herzen. And it just seemed. Und es hat einfach so ausgesehen. Like things took off from there. Dass einfach die Dinge ihren Lauf nahmen von da an. Within a week or two. Innerhalb von 1 oder 2 Wochen. I was into the Bible. War ich in der Bibel. And I was went down to the Christian bookstore. You know, you're new. You don't know anything. What do you know about this book? Und bin zum christlichen Buchgeschäft gegangen. Und wenn du neu bist, du weißt ja nichts über dieses Buch. What do you know about these tracts? Was weißt du über diese Traktate? All you know is that you were blind. Alles, was du weißt, ist, dass du blind warst. But now you see. Aber jetzt siehst du. It was God invading my life. Also einfach Gott, der in mein Leben hineingekommen ist. And thank God. Und Gott sei Dank, that he sends us mentors. Dass er uns Mentoren schickt. Because we took off and we were all of a sudden going down to the Christian bookstore and we were buying Bibles and giving out tracts and literature. Weil wir dann einfach plötzlich immer zum Buchgeschäft gegangen sind und Bibeln gekauft haben und Literatur hergegeben haben. And I was driving to Vermont. Und ich bin nach Vermont gefahren. 6 hours, 20 minutes. 6 Stunden und 20 Minuten. Once a month. Einmal im Monat. And Bill and his wife. Und Bill und seine Frau. Open up the house for me. Haben einfach das Haus für mich geöffnet. And here this gentleman. Und hier ist dieser Mann. Who was in demand. I mean, you know, very little time. Der wirklich nur sehr wenig Zeit hatte. Opened up his weekend for me. Hat wirklich sein Wochenende für mich geöffnet. And we would go all over. Und wir sind überall hingefahren. I said, Lord, I said to him, Bill. Und ich habe zu ihm gesagt, Bill. I said, I'll bring the money. Ich bring das Geld. You bring God. Und du bringst Gott. Because I need him. Weil ich ihn brauche. And we went all over the White Mountains. Und wir sind immer über diese weißen Berge. All over gefahren, the Green Mountains. Und die grünen Berge. And we would pray. Und wir haben gebetet. And he would personally spend time with me in the Word. Und er hat wirklich persönlich mit mir Zeit im Wort verbracht. This and about that and about this and about that. Über dieses und jenes und dieses und jenes. And spent time at Bible Institute in New England. Und wir haben Zeit in dem Bibelinstitut where he taught. England verbracht, wo er auch unterrichtet hat. We went over to another fellow, Clinton White's ministry. Und wir sind zu einem anderen, zu Clinton White's White Mountain Seminary gefahren. And he was building this massive cathedral on the mountain. Und er hat diese große Kirche auf den Bergen gebaut. And we spent much time together. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Well, my time back and eventually I ended up going. Und dann letztendlich bin ich dann 2 times a month. Zweimal im Monat. Every other weekend I was going to Vermont. Jedes zweite Wochenende bin ich nach Vermont gefahren. And back in New Jersey. Und dann in New Jersey. We were getting into everything. Waren wir dann bei allem dabei? I mean, literally, we were just witnessing. It was just like. Whew, wir haben einfach überall Zeugnis gegeben. We had a lot of drugs in town. Da waren viele Drogen in der Stadt. The summer that 75, I think it was. Ich glaube im Sommer 75. One of the policemen in town was stabbed. Da wurde einer von den Polizisten in der many, Stadt erstochen. Viele Probleme gab's. And we got involved with that. We were involved with the youth there. Und wir waren da involviert und auch mit den Jugendlichen dort. And the Christian bookstore in town. Und das christliche Buchgeschäft in der Stadt. I was buying so much from him. Ich habe dort so viel gekauft. By the case, almost, pretty much. Fast schon in Kisten. And I kind of got annoyed with him. Und da habe ich mich dann ein bisschen geärgert über den. Because he was charging me full price. Weil er mir immer den gesamten Preis verrechnet hat für alles. For everything. Für alles. And so I talked. The idea came to open a Christian bookstore. Und da ist dann die Idee gekommen, ein christliches Büchergeschäft zu öffnen. Up and down the highway. Ich habe dann nach einem Grund gesucht. Like here, something on the main road would be very expensive. So wie also entlang der Autobahn habe ich geschaut, genauso wie hier halt etwas teuer ist. God got us property. Und Gott hat uns ein Grundstück gegeben. Right on the highway. Direkt an der Autobahn. A 6-year lease. Ein 6-Jahres Vertrag. For $6. Für $6. And much renovation. Almost like this church. Viel Renovierung nötig. An old barn falling down. Ein alter Stall, der schon zum Zusammenbrechen war. And we went in and gutted it. Und wir sind einfach da reingegangen und haben es renoviert. It must have had 100 years. Das muss schon 100 Jahre alt gewesen sein. Dust in it. Oder 100 Jahre von Staub drinnen gehabt haben. But anyway, Bill came down that summer. Aber der Bill ist eben diesen Sommer zu uns gekommen. I pressed him, would you please come down and work for me? Ich habe ihn wirklich gebeten, kannst du bitte zu uns kommen und für mich arbeiten? And run the bookstore. Und dieses Büchergeschäft leiten. And he did. Und hat das gemacht. And we opened up a bookstore. Und wir haben dieses Büchergeschäft geöffnet. And we left it as almost like this is a ministry first. Und wir haben das eigentlich so gelassen, dass das eher zuerst mal ein Dienst ist. Whatever we made was left over. Und wir haben einfach nur das verdient, was übrig geblieben ist. We started a barbecue Bible study. Wir haben so eine Grillbibelrunde angefangen. He would preach. Er hat gepredigt. And I would cook. Und ich habe gekocht. And it got to be so many people that coming, maybe for the food, maybe for the preaching. Und es wurden dann so viele Leute, die gekommen sind. We didn't care. Ob sie jetzt fürs Essen oder für die Predigt gekommen sind, das war uns eigentlich egal. We were just so on fire for God. Aber wir hatten einfach so ein Feuer für Gott. It was like the 3-foot rule. You know, 3-foot rule. Das war so wie diese 3-Fuß-Regel. You could not get within 3 feet without getting something about Jesus Christ. Man konnte nicht 3 Fuß nahe zu uns kommen, ohne dass du irgendwas über Jesus Christus erfährst. And one of the places that we worked. Und an einen der Plätzen, wo wir gearbeitet haben, gospel, mit Traktaten und dem Evangelium, diner, das war bei so einem kleinen Restaurant, half a mile down the road. So eine halbe Meile. And that is where we met Mrs. Prokop. Und dort haben wir die Frau Prokop getroffen. And I want to say about Mrs. Prokop. Und ich möchte was sagen über die Frau Prokop. I have had few friends in my life. Ich habe wenig Freunde in meinem Leben gehabt. You know many people, but you have few friends. Du kennst viele Leute, aber du hast wirklich wenige wirkliche Freunde. I would certainly count her. Und ich würde ganz as sicher one of my friends. Sie als eine von meinen Freunden. She is one of the kindest. Sie ist eine von den freundlichsten. Most gracious. Gnadenvollsten. Most giving. Menschen, die geben. People. Leute. That you will ever find. Die du jemals treffen wirst. And I will tell you. Und ich werde dir sagen. It is her. Es ist sie. Unwavering. Oder ihr unverrückbare. For her support. Unterstützung. For her son. Für ihren Sohn. That has played. Das. A major part. Eine große Rolle gespielt hat. In the growth of this church. In dem Wachstum dieser Gemeinde. After I met Mrs. Prokop. Nachdem ich die Frau Prokop getroffen habe. Then I met Pastor Rob. Dann habe ich Pastor Rob kennengelernt. The shaggy hair fellow on a motorbike. So ein Mann mit so langem Haaren auf einem Motorrad. At 18 years old. 18 Jahre alt. In the driveway. Und eben in dieser Auffahrt. And Pastor Matt. Und Pastor Matt. Was with him. War auch mit ihm. Oh Lord, I can still see it today. Ich kann es heute noch immer vor mir sehen. Pulling up in the car. Wir fahren darauf. Having the movie projector from Billy Graham's. Und wir hatten eben diesen Filmprojektor von having Billy the films Graham. There. Und die Filme. Deciding which film to show. Und haben uns eben gerade entschieden, welchen Film wir zeigen sollen. And going on to the next. Und sind weitergefahren zum nächsten. And then I remember. Und dann kann ich mich erinnern. Pastor Rob. Da hat Pastor Rob. Coming to work. I needed help. In die Arbeit gekommen und ich habe eben Hilfe gebraucht. And I will tell you, und ich werde euch sagen, I can see why. Ich kann sehen, warum. He's successful here in Vienna. Warum er hier in Wien erfolgreich ist. Because he's smart. Weil er gescheit ist. And he works hard. und er arbeitet hart. But the thing that I liked the most about him, aber die Sache, die ich am meisten an ihm mag, was that he was not a quitter. Dass er keiner war, der aufgibt. In those days long ago, in diesen Tagen vor langer Zeit, when you worked for me, wenn man für mich gearbeitet hat, it was like joining the Marine Corps. Das war so, wie wenn man der Marine beitritt. I said long ago. Ich habe gesagt, vor langer Zeit. Vor langer Zeit. But I was not easy to work for. Aber ich war kein leichter Arbeitgeber. You definitely worked. Du hast wirklich gearbeitet. And you didn't take lunch either. Und du hast auch keine Lunchzeit bekommen. And I remember the first, I know I shared a little of this the other night, so please, you that have heard it, be gracious and ich weiß, some haven't. Ich habe vor ein paar Tagen auch schon darüber erzählt, also die das schon gehört haben, bitte vergib mir. Ja. The first job, also die erste Arbeit, was this horrendous, muddy, filthy job. War dieser furchtbare, schlammige Job. Of water and mud and slop and dirt. Wasser und Schlamm und Schmutz. And he just went in and did it. Und er ist einfach reingegangen und hat's gemacht. I said, this kid is good. Und ich habe gesagt, dieser Bursche ist gut. And we went from job to job, und wir job sind to job. Von Arbeit zu Arbeit gegangen. And then he brought Pastor Matt. Und dann hat er den Pastor Matt gebracht. And these two gentlemen, und diese zwei Männer, not only worked smart. Sie waren nicht nur gescheit, but they worked hard. Aber sie haben auch hart gearbeitet. I used to consider them und ich habe sie my two mighty men. Als meine zwei mächtigen Männer angesehen. When I really needed something done, wenn ich das wirklich brauchte, dass etwas erledigt and I needed wird, it done once, und ich habe das and I gebraucht, needed dass it, es nur einmal gemacht wird I needed it done right, und richtig, that was who I called. Dann habe ich die zwei angerufen. And these things, you know, these things translated over. There are sometimes people, und es gibt eben manchmal Leute, that are they just come and God gets a hold of them. Sie kommen einfach und dann hat Gott einfach and, bekommt sie in seine Hand. And they let grace have its full work. Und die erlauben der Gnade, dass sie ihre volle Arbeit tun kann. They never look back. Sie schauen nicht zurück. They go forward with a single eye. Sie gehen nach vorne mit einem einzigen Blick. And they follow the Lord. Und sie folgen dem Herrn. And you will find that they almost are a little bit und du wirst finden, above their peers. Dass sie fast okay. irgendwie ein bisschen über ihren Mitkollegen stehen. And I don't know whether it's the sovereignty of God, und ich weiß nicht, ob das einfach die Souveränität Gottes ist. Their right choices. Oder einfach ihre richtigen Entscheidungen. But I can tell you that one thing led to another, to another, to another. Aber ich kann euch sagen, dass eine Sache zur nächsten und zur nächsten geführt hat. And each step und jeder Schritt was the grace of God. War die Gnade Gottes. It's not just the grace of God in salvation. Es ist nicht nur die Gnade Gottes in der Errettung. But we go from faith to faith. Aber wir gehen von Glauben zu Glauben and grace to grace. Und von Gnade zu Gnade. And God brings us, after he invades our life, he brings us to a new level. Und nachdem Gott in unser Leben eindringt, bringt er uns auf ein neues Niveau. And as we obey him, und wenn wir ihm gehorchen, he brings us to another level. Dann bringt er uns wieder zu einem neuen Level. And so tonight I can tell you, und so kann ich euch heute Abend sagen, that as in Pastor Rob, so wie in Pastor Rob and Pastor Matt's life, und auch im Leben von Pastor Matt, the grace of God, die Gnade Gottes, the mercy of our Lord, die Barmherzigkeit von unserem Herrn, saw fit, es für richtig gesehen hat, to come down and save my soul. Runterzukommen und meine Seele zu retten. And I can look back und ich kann zurückschauen and say, it has not been und sagen, an easy 30 years. Es waren jetzt keine einfachen 30 Jahre. But I can say, aber ich kann sagen, that God has been with me. Aber dass Gott mit mir war. His hand has been on my life. Seine Hand war auf meinem Leben. His hand has been faithful. Seine Hand war treu. And he has seen me through. Und er hat mich durchgetragen. Last I will say that this same God, und zuletzt möchte ich sagen, dass dieses selbe Gott in the Billy Graham film, im Film von Billy Graham, he is called the Hound of Heaven. Wird er der, sagen wir, Jagdhund vom Himmel genannt? He is offering you, er bietet euch an, not religion, Keine Religion. That is made by man. Die von Menschen gemacht wurde. But he is offering you. Aber er bietet euch an. A vibrant, living relationship. Eine lebendige und bunte Beziehung. Unmerited favor. Unverdiente Gnade. The forgiveness of sin. Die Vergebung der Sünde. And his perfect plan. Und seinen perfekten Plan. For your life. Für dein Leben. And in the end. Und zum Schluss. Eternity with him. Die Ewigkeit mit ihm. How can we not? Wie können wir nicht? Adore this Christ. Diesen Christus anbeten. How can we not? Wie können wir nicht? Obey this Lord. Diesem Herrn gehorchen. How could we ever say no? Wie können wir jemals Nein sagen? To such a gift. Zu so einem Geschenk. So I say in closing. Also möchte ich jetzt im Abschluss sagen. And I beg of you. Und ich bitte euch. That if you have not. Wenn ihr nicht. Accepted our Lord. Unseren Herrn angenommen habt. And his grace. Und seine Gnade. His unmerited favor. Seinen unverdienten. His free seine Gnade. Gift, und sein freies Geschenk. That you do so tonight. Dass ihr das heute macht. You will find him faithful. Ihr werdet finden, dass er treu ist. Amen. Amen.